Hören 7, Text 2. Sie hören nun einen Beitrag aus unserer Reihe Was wird sich im Straßenverkehr alles ändern? Herr Kunze, werden wir künftig zur Rechenschaft gezogen, wenn wir ohne geeignete Reifen im Winter unterwegs sind? Das war bisher auch schon so. Wer bei Schnee und Eis mit Sommerreifen unterwegs war, dem drohten ein Bußgeld und ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. Neu ist allerdings, dass Sie auch dann zahlen müssen, wenn Sie Ihr Fahrzeug beispielsweise verleihen. Sie müssen also nicht selbst am Steuer sitzen. Und wenn der Winter warm ist und die Temperaturen weit über dem Gefrierpunkt? Dann brauchen Sie keine speziellen Reifen. Was zählt, ist die tatsächliche Witterung.